Grüß Gott, Kinder. Also, wenn der Spruch Scherben bringen Glück nur ein bisschen wahr wäre, dann käme der gute Meister Eder aus dem Glück in diesem Monat gar nicht mehr raus. Denn Scherben hat's bei ihm diesmal eine ganze Menge gegeben. Weihnachtsscherben sozusagen. Aber ich will nicht zu viel vorher verraten. Es ging damit an, dass jemand den Meister Eder gefragt hat, ob er nicht einen alten Anzug zu verschenken hätte und der gute Eder versprochen hat, im Kasten auf dem Speicher nachzuschauen. Als der Pumuckl Kasten und Speicher hörte, war er gleich begeistert. Ich darf dir beim Nachschauen helfen, ja? Ich habe sehr gute Augen und kann damit nach und vor und durch und über und drunter und drüber schauen. Also was, zum Anzug finden, da reichen schon meine Augen auch. Ja, aber vielleicht nicht, um noch was zu finden. Da sind doch so viele Sachen in dem Schrank. Mhm. Schachteln und Dosen und da darfst du gern drin rumrammen, ja, gell? Ja, und einen rechten Durcheinander machen. Nein, ich habe noch nie durcheinander gemacht. Du weißt ja, jetzt vor Weihnachten, wo mich alle Leute drangsalieren, dass ich ja alles bis zu den Feiertag fertig kriege. Ja, das kann man. Da kann ich mich doch nicht so lang mit dir aufhalten. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich lang schauen will, sondern bloß nach und vor und durch und drüber und drunter schauen. Ja. Oh, und dann will ich auch noch schnell schauen. Ein Speicher ist so schön, so koboldschön. Also nachher von mir aus, gehen wir rauf. Ja, gehen wir rauf, sperren wir auf, schauen in den Schrank, Atem Dank. So, ein Speicher macht alle reicher. Das ist ein sehr schönes Gedicht. Jeder kann sich vorstellen, dass Speicherkram für einen Kobold eine feine Sache ist. Der Pumuckl würde sich gern öfters dort oben herumtreiben, aber Meister Eder ist ein ordentlicher Mann und hat alles so in Schachteln verstaut und zugebunden, dass sich der kleine Kobold schwer tut, an etwas heranzukommen. Und gar das verrostete Schloss des alten Schrankes aufzukriegen, ist für den kleinen Kerl unmöglich. Als Meister Eder den Schrank öffnete, war es für den Pumuckl, als täte sich eine Schatzhöhle vor ihm auf. Ui, ui, viele Schachteln hast du ja da, kleine und große und ui, ui, da, sogar eine silberne. Ja, die ist doch nicht silbern, sondern blechern. Die sieht aber sehr silbern aus. Und was ist da drin? Lauter alte Schlüssel. Ui, ui, Schlüssel, oh Schlüssel, schenk mir einen Schlüssel. Geht zu. Es fährt sowieso schon nur Zeug drunten rum. Gar nichts fährt. Alles geht und hängt und steht und sitzt und... Ui, ja. Ui, du, was ist denn in der Schachtel da? Was hast du denn? Dein silberner Faden. Ein echt silberner Faden. Sieh doch nur. Ja, den kannst du haben. Das ist ein Lametta-Faden. Da, nimm ihn. Lametta. Lametta. Ist die Lametta eine Fee? Wie kommst du denn auf sowas? Weil ich kenne eine Fee, die heißt so ähnlich. Erinnerst dich nicht, solche Fäden sind doch letztes Jahr an unserem Christbaum gehängt. Ach, das ist ein Christbaumfaden. Ja. Ja, dann darf ich mir den ja gar nicht um den Hals hängen. Wenn du meinst, weil ich die sonst mit einem Christbaum verwechsel? Nein, weil sonst vielleicht die Fee Lametta böse auf mich ist. Nein, die ist nicht böse. Hängt dann nur rum. Naja, aber wenn sie dann... Ah, da ist ja der Anzug. Hoffentlich sind keine Motten reingekommen. Du, sind in der Schachtel noch viele Fäden drin? Ja, kann schon sein, dass nur ein Backel voll drin ist. Und was ist denn noch in der Schachtel drin? Alles das, so? Das geht dir nichts an. Ich muss wieder runter. Nein, bitte, lass mich hineinschauen. Nur ganz, ganz schnell. Nein, ne? Moment, zerbricht was und das kann ich jetzt nicht brauchen. Aber wenn ich jetzt ganz vorsichtig hineinschaue und überhaupt nicht schnaufe und meine Hände ganz auf den Rücken verstecke, so, guck mal, so. Wie ich das jetzt mache. Und wenn ich dann ganz leise auf der linken Zehenspitze... Jetzt sag mal, musst denn du deine Nasen überall drin haben? Du, ich verspreche dir, dass ich meine Nase draußen lasse. Schau, ich halte meine Hand vor meine Nase. So. Ach so, dann kann ich sie ja nicht auf den Rücken halten. Warte mal, ich drehe meine Nase nach der anderen Seite und meine Hände auf den Rücken. Na, dann kannst du ja nichts mehr sehen. Doch, ich kann ja schielen. Also von mir Kobolde aus. Kobolde können sehr gut ja, schielen. Ja, aber eigentlich macht man die Schachtel vor Weihnachten nicht auf. Wieso? Da sind nämlich lauter Christbaumkugeln drin. Christbaum. Aber damit du dir Ruhe gibst, bitteschön. Ja. So. Oh. Oh, wie schön. Okay. Silberne und rote und grüne und echt goldene und so rund und glänzig, glitzerig rund und so. Hast du jetzt genug gesehen? Nein. Trotzdem, Schluss jetzt. Eine. Was, eine? Kann ich nicht eine einzige Kugel haben? Erst an Weihnachten. Das ist ja nicht mehr lang. Nein, ich meine ja eine Vorweihnachtskugel. Ich habe ja auch schon einen Vorweihnachts-Lametta-Faden, nur so zum Anschauen. Ja, und zum Unterwerfen. Nein. Kugeln gingen so schnell kaputt. Bei mir nicht. Letztes Weihnachten sind zwei kaputt gegangen. Und jedes Mal passiert was. Naja, also wenn ich da vorher schon das Kugelaufhänger anfange, dann darf ich dir ja jeden Tag eine neue Kugel kaufen. Weil du jeden Tag einen anderen Grund findest, dass du mit spielst. Also bitte, ich gebe dir mein Klabauter-Kobolds-Ehrenwort, dass ich sie nur anschaue. Du kannst sie ja ganz hoch an die Decke hängen, wo ich gar nicht hinkomme. Bitte. Naja, also... Ja. Ich überlege mir's. Ja, also wenn du jetzt die Schachtel zumachst und alles absperrst und runtergehst und du überlegst dir, dass ich doch eine Kugel zum Vorweihnachtsfreuen bekomme, dann musst du ja wieder hinaufsteigen und wieder alles aufsperren und wieder die Schachteln aufmachen. Das ist doch viel zu viel Arbeit. Aber wenn du jetzt gleich die Schachtel einfach so mit einer Hand aufmachst oder mit der anderen. Ist recht. Dann, aber eins sage ich dir. Was? Nachkaufen tue ich nichts. Nein. Jede Kugel, die du hinmachst, hängt eine weniger am Baum. Ja, natürlich. Das muss ja sein, weil dann haben wir ja nur noch eine. Andächtig schaute der Pumuckl zu, wie Meister Eder eine schöne rote Kugel aus der Schachtel nahm und dazu auch noch Lametta und sie vorsichtig in der Hand hielt, während er den Schrank wieder absperrte. Die Treppe hinunter in die Werkstatt wagte der kleine Kobold überhaupt kein lautes Wort. Der Meister Eder merkte das und musste lächeln, und es fiel ihm ein, wie er als Bub glücklich gewesen war, wenn er vor Weihnachten schon den Duft von Tannenzweigen gerochen hatte. Nun, für einen Adventskranz war in der Werkstatt zwar kein Platz, aber ein Tannenzweig ließe sich schon irgendwo über Pumuckls Bettchen anbringen, den er mit der Kugel und den Lametta-Fäden schmücken könnte. Und so geschah es auch. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Seligkeit das für den kleinen Kobold war? So, Dalla? Was sagst du denn jetzt, Pumuckl? Macht sie lieb, das Zweigerl mit der Kugel und den Silberfäden über dein Bettel. Na, und hoch du hängt's auch, dass du nicht hinlangen kannst. Nein, ich will ja gar nicht hinlangen. Ich lege mich jetzt den ganzen Tag in mein Bett und schaue die Kugel an. Ja? Und wenn ich die Augen zumache, dann mache ich sie ganz schnell wieder auf. Und dann ist immer und immer die Kugel da. So. Ja, das machst du. Nachher kann ich in Ruhe arbeiten. Na, was ist denn? Du, ich sehe mich in der Kugel. Ja. Hey, ich habe ja einen ganz dicken Bauch. Und wenn ich den Kopf hochstrecke, was für ein dicker Kopf und ein dünner Bauch. Das ist aber komisch. Ja. Ich bin ein Kugelpumuckl. Ja. Das reimt sich fast. Und je nachdem ich mich drehe, wird immer was anderes von mir dünn und dick und dick und dünn. Ja, das ist wie ein Zerrspiegel. Nein, das ist nicht wie ein Zerr, sondern das ist wie ein Kugelspiegel. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Geh, blast du so. Geh, blast du nicht so. Du blast ja alle Lametta-Fäden durcheinander. Durch einander geblasene Lametta-Fäden sind aber sehr schön. Nein, die müssen da senkrecht runterhängen wie ein silberner Regen oder wie Eiszapfen oder sowas. Ich will keine Eiszapfen und keinen Regen. Ich will Wedel, Glitzer, Glimmer durcheinander. Nur hörst nicht auf. Schau doch nur, wie das glitzert, wenn ich blase. Geh jetzt hör auf, ganz verwurscht, sieht das jetzt aus. Na, schön ordentlich müssen die runterhängen. Schau, so. Die Kugel. Oh. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, wie ist jetzt das gekommen? Das warst du mit deinen dummen Regenfäden. Ja, freilich. Du bist an die Kugel hingekommen und jetzt. Und nur weil du keine gewedelten Silberfäden willst. Ah, diese Dradeln halten aber auch gar nichts aus. Hab ich's nicht gesagt, dass das Zeug immer gleich hin wird. Oh je, jetzt sind es lauter Scherben und der Pumuckl hat keine Puhkugel mehr und kann nicht mehr dicken Kopf oder dicken Bauch oder dicke Nase spielen und heult und nicht drunter schlafen kann er und nicht drunter Augen aufmachen und die Kugel sehen. Nur Scherben sehen kann ich noch. Geh jetzt, hör auf mit der Jammerei. Da geht doch nicht die Welt unter. Ja, aber der Pumuckl geht unter, unter die Decke und schaut ja nie mehr raus. Bis Weihnachten nicht mehr. Nein. Oh, mir fällt was ein. Was fällt dir denn ein? An Weihnachten. Dann ist dann eine Kugel weniger am Baum. Aber beruhige dich doch, das lasst sie ja reparieren. Kannst du vielleicht die vielen, vielen Scherben wieder zusammenkleben? Nein, eine andere Kugel kann ich runterholen. So ist ja auch wieder nicht. Ach, du willst ja, eine andere Kugel? Ja, von hier aus holen wir halt nur eine andere runter. Ja, holen wir noch aber eine runter. Unter einer Bedingung. Ja. Du blasst doch nicht wieder umeinander. Nein, ich blase nicht. Ich schnarche nicht einmal, wenn ich schlafe. Ja, ist schon gut. Also, hol mir halt eine neue. Ja, hol mir eine neue. Ich geh mit. So gingen der Meister Eder und sein Pumuckl noch einmal in den Speicher. Wieder wurde der Schrank geöffnet und Herr Eder holte wieder eine rote Kugel aus der Schachtel. Der Schrank wurde verschlossen. Und dann gingen sie die Treppen herunter. Psst. Was ist denn? Psst. Geh nicht so laut. Warum? Die Kugel ist so dünn und wenn du laut gehst, dann... Nein, das tut dir nichts. So zerbrechlich ist es auch wieder nicht. Hast du sie auch ganz fest in der Hand? Ja, freilich. Und die Drahtl? Oh, die Bier geht nachher ein bisschen auseinander. Dann halt die Stupsel da oben drauf viel besser. Oh, bitte nichts an der Kugel biegen. Nicht an der Kugel, sondern da oben. Schau. Warte mal, ich will noch näher schauen. Ich sehe es nicht. Wo denn? Ja, gleich dann in der Werkstatt. Da darfst du es dann näher anschauen. Jetzt komm. Darf ich es dann auch ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen streicheln? Nein, lieber nicht. Ach, ich möchte so gerne die Kugel auch in der Hand haben. Nein, das kommt nicht in Frage, sonst haben wir gleich die nächsten Scherben. Die Kugel, ja, die schöne Kugel. Ja, darf denn das sein? Die Stirn, das soll ich doch der Kuckuck holen. Da bleibt man aber so leicht mit den Ärmel hängen. Du hast sie auch nicht richtig festgehalten und ich hätte die Kugel viel fester gehalten als du. Mit beiden Händen und nicht nur mit einer und noch wenn dazu mit der linken. Wenn ich dass ich hängen blind bin. Ja, aber bei zwei Händen sind es zwei Ärmel und da kann man dann ruhig mit einem Ärmel hängen bleiben, weil man noch einen zweiten hat, der nicht hängen bleibt. Jetzt erregt keinen Schmarrn. Du wirfst alle Kugeln kaputt und nicht der Pumuckl. Das habe ich auch nicht behauptet, doch, dass es du warst. Aber du mit deiner Rederei dauernd, da schaffen auf die Drahteln und auf alles Mögliche und nachher... Bitte. Ich rede nie mehr. Und ich kriege nie mehr eine Vorweihnachtsfreude über mein Bett. Und ich freue mich überhaupt nie mehr und ich bin ja doch immer an allem schuld. Nein, an allem. Das habe ich doch bloß so gesagt. Ich bin schon selber schuld. Ja, und was machen wir jetzt? Zusammenkehren. Ja, und sonst gar nichts. Nein, ich mag nicht mehr. Meinst du, die rennt dauernd Trepp auf, Trepp ab und alleweil nur einmal Kugel und noch eine. Und das nächste Mal schmeißt dann du eine zusammen. Nein, ich habe auch noch was anderes zu tun. Der Tannenzweig ist ja so mit den Silberfäden ganz nett. Ich blase alle durcheinander. Ja, das magst du von mir aus. Ich blase so lange, bis sie ganz scheußlich sind. Dann nachher blas halt. Ich will aber gar nicht blasen. Ich will eine Kugel haben. Ich will Herzhüpfen haben, wenn ich sie anschaue. Und ich will... Herzklopfen heißt's. Nein, mein Herz ist gehüpft. Es war so schön. Naja, eigentlich kannst du ja nichts dafür. Überhaupt nichts kann der arme, kleine, liebe, brave Pumuckl dafür. Also gut, sollst du deine Kugel haben. Ja. Aber diesmal hole ich gleich die ganze Schachtel runter. Dann hört sie wenigstens die Rennerei auf. Die ganze Schachtel? Ja. Dann gehe ich diesmal nicht mehr mit in den Speicher. Dann kann ich auch nichts reden und du trägst sie ganz allein runter und du gehst ganz weit weg von dem Stiegengeländer. Am besten, du ziehst alle Ärmel, die du hast, aus. Ja, nackert werde ich aufgehen. Und ich setze mich inzwischen still in mein Bett und mache ein Christbaumkugelgedicht. Ja, das tust. Der Meister Eder holte Handbesen und Kehrschaufel und kehrte die Scherben zusammen. Dann ging er zum dritten Mal in den Speicher. Der Pumuckl setzte sich tatsächlich inzwischen in sein Bettchen, zog strenge Dichterfalten und begann zu dichten. Ja, so muss ich das machen. 11 und 20, 19 Kugeln lassen Kobolds Herzen jugeln. Spiegeln Kobolds Nasen Bäuche, als wär ich ne Vogelscheuche. Glitzern tags und glitzern nachts, glitzern, wenn ich aufgewacht. Sodele? Ui, die ganze Schachtel. Und du hast alle heruntergetragen und keine einzige ist... Ja, das wäre noch das Schönere, so, wenn ich die hätte alle fallen lassen. So dappert bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe ja nicht dappert gesagt, ich hab ja nur gefragt. Mhm. Und ich habe inzwischen auch ein schönes Gedicht gemacht. Kobolds Weihnachtskugeln-Gedicht. Ja. 11 und 20, 19 Kugeln lassen Kobolds Herzen jugeln. Jugeln? Was ist denn jugeln? Jugeln, das ist das gleiche wie jubeln. So. Aber beim Jugeln hat man dabei Angst, dass was runterfällt. Und deshalb heißt es jugeln. Jetzt fällt nichts mehr runter. Mhm. Jetzt hängen wir nur eine Kugel auf. Und nachher ist er Ruhe. Ja, aber eine schöne rote Jugelkugel. Nein, das ist mal ja silbern. Aber rot ist doch viel schöner. Silbern sind ja schon die Fäden von der Lametta. Wir sehen, wenn alles silbern ist, dann glitzert es noch viel mehr. Ja, aber es glitzert dann nicht rot. Und schau, rot Pumuckl, ist ein... Ja? Jetzt sind schon zwei rote Kugeln kaputt. Ja, das... Vier waren es bloß. Ja. Wenn jetzt wirklich nur mal eine kaputt gegangen, dann hätte man an Weihnachten nur noch eine einzige rote Kugel am Baum. Das war doch nicht schön. Silber nicht, dagegen habe ich noch mehr. Ja, aber ich mache sie aber gar nicht kaputt. Und du hast doch immer alles kaputt gemacht. Das ist doch wurscht, wer es kaputt macht. Nein, das ist nicht jetzt wurscht. Jetzt kommt ein Silberne hin. Ein Silberne oder gar keine? Jetzt habt ihr einmal ein Rot, Sein. Rot. Ruhig. Rot. Sei ruhig jetzt und besteh nicht immer auf deinen Kopf. Ich stehe überhaupt nicht auf meinem Kopf. Ich Pumuckl, mach mich nicht narrisch. Bitte schön, also gut. Eine silberne. Da, die ist doch schön. Die da nimmer. Nein, die glänzt ja noch viel silbriger, die da. Also gut. Was hast du denn? Nichts, nur Angst. So, die Stradl ist jetzt fest drin. Die können wir jetzt ruhig hier. Herrschaftszeiten! Ja, schreck mich doch nicht doll dabei so. Ich habe ja nur gedacht, dass deine große Hand die kleine Kugel erdrückt. Keine Spur. Also, wie willst du es denn mehr in der Mitte von dem Zweig oder weiter vorne? Also, direkt über meinem Bett. Also, in der Mitte. jetzt hätte ich es bald fallen lassen, so hast du mich erschreckt. Ja. Ach, so was, geh. So, jetzt hängt's. Ja, jetzt hängt sie da und glitzert und glitzert und glitzert und glitzert und glitzert. Hab ich's nicht gesagt? Und glitzert. Dass Silber auch schön ist. Ja, sehr schön. Silber ist sehr schön. Also nachher, jetzt arbeite ich wieder weiter und du kannst jubeln und jubeln, wie dir es passt. Ja. Und spiegeln kannst du genauso. Nein, nicht genauso. Also vorhin, da war der Pumuckl rot gespiegelt. Jetzt ist er ja nur noch... Also rot war ja doch viel schöner. Trotzdem legte sich der Pumuckl in sein Bettchen unter die Kugel und guckte sie versonnen an. Der Meister Eder stellte die Schachtel mit den restlichen Kugeln auf ein Regal und fing wieder zu arbeiten an. Fast eine Stunde lang herrschte Friede in der Werkstatt. Bist müde? Nein, aber die Kugel ist sehr langweilig. Du musst es ja auch nicht ununterbrochen anschauen. Da tat es mir auch langweilig werden. Ja, aber die rote Kugel, die war nicht so langweilig. Keine Kugel kann man ununterbrochen anschauen. Doch. Das hat doch nichts mit der Farbe zu tun. Oh, doch, sehr viel. Lass mich doch bitte noch mal einmal eine rote Kugel anschauen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe schon Deckel auf der Schachtel und die Schachtel da aufs Regal gestellt. Ja, aber den Deckel kann man doch wieder runter machen. Nein, das kann man nicht. Doch. Nein. Darf ich mal probieren? Ja, Birnbaum und Hollerstaun ist jetzt keine Ruhe. Ja, aber der Pumuckl will ja bloß schauen. Du musst die Kugel gar nicht aus der Schachtel herausnehmen. Ja, ja. Und wenn man sie nicht aus der Schachtel nimmt, dann kann sie auch nicht herunterfallen. Nicht mal dir kann Pumuckl, sie dann runterfallen. Ich hab dir gesagt, dass jetzt der Ruhe sein soll. Bitte nur ein ganz, ganz klein bisschen den Deckel so hochheben. Pumuckl, ich will dir was sagen. Ja. Ich hab jetzt nur mit den Kugeln. Ich will nichts mehr davon hören. Ach, ein und Satz wenn du vielleicht noch einen Ton sagst, dann trage ich die Kugeln wieder nach auf den Speicher. Nein. Wenn du sie auf den Speicher trägst, dann lässt du sie bestimmt fallen. Lass die Schachtel lieber da. Ja, und kaum bin ich aus der Werkstatt draußen, nachher machst du da einen Deckel auf. Na, ich sperr's lieber weg. Und zwar gleich und hier. Ja, dann sperr sie doch weg. Ja, das tue ich auch. hoppla, hoppla, ja. Ja, gibt's die Sache. Oh. Ja, sowas. Kaputt. Alle. Alle. Ja, darf denn das sein? Ja, gibt's das? Bin ich denn nicht tappiger? Hab man sowas schon gesehen? Stolper die ich da über das Bredel? Jetzt haben wir nur noch eine Kugel, nur noch eine silberne. Nein. Ein Baum mit nur einer Kugel ist, das ist überhaupt kein Christbaum. Oder ist ein Christbaum mit nur einer silbernen Kugel vielleicht schön? Na, Pumuckl, eine ist zu wenig. Dann werden an Weihnachten alle Menschen einen glitzerigen Christbaum haben und nur wir nicht. Und alle Menschen werden sich freuen, nur wir nicht. Und wir pappen Scherben drauf. Die glitzern so auch. Meinst du nicht? Doch, die glitzern auch. Ja, sogar zweifarbig. Innen silbern, außen rot oder grün. Ja, manche sind auch auf beiden Seiten silbrig, die silbernen, weißt du. Das ist sehr komisch. Ja, und Scherben sind da jetzt viel mehr, als vorher Kugeln waren. Viel mehr. Aber mit den Scherben, da darf der Baum von oben bis unten bunt werden, wenn wir es draufpacken. Ja. Viel bunter, als wir mit den Kugeln. Ja, das ist wahr. Es ist zwar alles nicht mehr rund, dafür aber bunt. Das reimt sich. Siehst du das, Pumuckl? So gefällt's mir schon besser. Bist du gar nicht traurig? Pumuckl, wenn die Kugeln wieder ganz wären taten, dadurch, dass ich recht jammer, na, da die jammern. Mhm. Aber wenn's Jammern überhaupt nichts nützt, gibt's allebei nur eins. Mhm. Schauen, dass man das Beste aus dem macht, was einem bleibt. Ja. Wer wird wegen Scherben gleich sterben? Na ja, das sag ich auch. Das reimt sich noch einmal, aber... Weißt du, so ganz lustig bin ich trotzdem noch nicht. Aber du wirst nur lustig werden. Jetzt wart nur Weihnachten einmal ab. Schon, aber davon werden ja die Kugeln auch nicht wieder ganz rund. Wer weiß, Pumuckl? Mit Weihnachten hat so seine eigene Bewandtnis. Da wird manches wieder ganz, was zuerst gar nicht so ausgeschaut hat. Ja, Kinder, ich möchte fast wetten, dass an Weihnachten auf dem Christbaum vom Meister Eder und seinem Pumuckl keine Scherben, sondern lauter schöne, glitzerige, bunte Kugeln hängen werden. Genau die gleichen wie bei euch. Glaubt ihr das nicht auch? Also dann, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.